Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Martin. Ja, hallo. Es ist die Folge 337, nein, 73. Und ich bin verwirrt, wie man merkt. Und wir haben einen lustigen Zahlenfakt, der den Dom schon so manche Nerven gekostet hat, wie ich hier in der Agenda lese. Ja, ja, sehr schön. Der ist da verlinkt. Der Netflix-Dienst konnte leider nicht erreicht werden. Fehler 373. Ich habe das verlinkt intern bei uns und das hat Dom. Ja, Dom, erzähl mal deine Geschichte. Nee, ich habe darauf geguckt, okay, das ist bestimmt irgendeine Episode von irgendeinem Netflix-Ding. Also muss ich jetzt mal mich mal einloggen und dann habe ich mich eingeloggt. Dann musste ich wieder bestätigen, dass ich mich einloggen durfte und dann wieder weggeklickt und wieder angeklickt und dann. War da immer noch diese Fehlermeldung, weil es halt verlinkt ist, das Help Center von Netflix, der dann die Fehlernummer anzeigt. Ja, so ist das. Minus 373. Ich bin ja nicht so, ich weiß ja nicht, ob das okay ist, dass wir so die negativen Zahlen hier auch mit benutzen, weil ansonsten sind wir natürlich jetzt im Fehlernummernbereich überall. Naja gut, also ganz, ganz ehrlich, so negative Zahlen, in die negativen Zahlen werden wir nicht mehr so oft kommen mit den Episoden selber. Insofern finde ich das völlig in Ordnung. Ach, du weißt ja nicht. Irgendwann läuft das auch über. Also. Ist ja keine 64-Bit unsere Sendung. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, welche Datentypen ich da implementiert habe. Das war ja übrigens. Mit eines der schlimmsten Erlebnisse meiner Jugend. Ich habe ein von einem Schulfreund, von meinem Bruder in Pascal, programmiertes Tetris mit dem Namen Metris gespielt auf einem PC und ich war so gut und habe so lange gespielt, dass ich über 32.000 Punkte gemacht habe. Dann war die Highscore nicht, weil Minus und so. Ja, Science 16-Bit-Integer. Mhm. Das gute alte Turbo Pascal. Oder war es 17.000 dann? Ich bin ja gerade doof. Nee, ich glaub, es war 32. Nee, macht schon Sinn. Ja? Ja. Mhm. 32.768 oder so. Und dann macht's Bumm. Ja, Bumm hat's auch ich bei. Ich bin ja. Oh, Entschuldigung. Das ist so schön, aber. Wollen wir neu anfangen? Bumm macht's auch, wenn der Marcel wieder. Nein, komm, also das ist jetzt so wichtig, was du zu announcen hast, Martin. Geht um. Ja, ich habe die ganz neue und überhaupt nicht bis jetzt gehörte News zu vermelden, die selbst John Gruber von seinem Vater irgendwie in seinem wöchentlichen Familiengespräch mitgeteilt bekommen hat. Jonathan Ive geht bei Apple und gründet sein eigenes Firmchen und wird weiter in beratender Funktion zur Verfügung stehen, was auch immer das dann bedeutet. Aber als Chief Design Officer, der Titel, den sie letztes Jahr für ihn erfunden haben, ist er da nicht mehr verfügbar. Ja, man könnte ja jetzt sagen, will man mit einer Käsereibe gehen? Aber ist natürlich Quatsch, weil natürlich jetzt erstmal Produkte kommen, die er immer noch intern gemacht hat in der Zukunft, weil sowas hat ja immer lange Vorlauf. Und er wird ja auch weiterhin für Apple was tun, wahrscheinlich. Ja, also die Experten und selbsternannten Experten dazu überschlagen sich ja jetzt mit Einschätzungen. Einerseits halt, dass es noch x Jahre dauert, bis überhaupt die ganzen Design-Dinger ausgelaufen sind, die jetzt unter seiner Fuchtel entstanden sind. Die anderen sagen, wir erleben seit Jahren schon den zunehmenden Rückgang der Wichtigkeit und er hat da eh nichts mehr zu melden. Keine Ahnung. Ach, ja, es gibt ja so viele verschiedene Meinungen da. Ich fand interessant, in dem, was du hier verlinkt hast, dass Ken so gesagt hat, ja, mit der Software hat es da Johnny noch nie so drauf gehabt. Der hätte es schon machen können, aber ging halt nicht. Das war halt eine sehr persönliche Seitenhieb, also mal abgesehen davon, dass er sein Buch promotet an der Stelle, das nach wie vor schon gut ist, Ken Koschender, war das aber auch so ein persönlicher Seitenhieb, weil daran ist ja intern ja gescheitert an der Ecke, so dass es... dass er da andere Vorstellungen hatte auch. Ja, darf man auch nicht vergessen, ist immer so ein Ding. Gleichzeitig bin ich aber schon auch der Meinung, dass das so ein bisschen, also es gibt so einige Aspekte, gerade des aktuelleren Schaffens des Sam Ive, die jetzt ja nicht so mehr die Kurve bekommen haben und schon so das Gefühl hinterlassen haben, dass ihm der Editor gefehlt hat im Sinne von Gegenspieler oder Person, die halt in der Größenordnung von Steve Jobs mal sagt, nö, machen wir so nicht. Hm. Also von der Tastatur angefangen über dem iOS 7, wir machen mal alles Helvetica ohne Lesbarkeit zu dieser ganze Versuch, UI zu machen, uns nicht zu können, so auch, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, es ist schon so, da hat sich schon gezeigt, dass viele Aspekte nicht so fein waren und ja, weiß also ich nicht. Also man kann ja von der Scott Forstall-Ära halten, was man will, aber sie war zumindest konsistent. Nein, war sie nicht. Nein, sie war überhaupt nicht konsistent. Sie war in ihrer Idee, in ihrer Inspiration vielleicht konsistent. Ja. Wir machen Skeuomorphismus, aber der Skeuomorphismus selber, man muss bloß ein paar hundert Folgen hier zurückgehen. Ja, natürlich. Wie wir damals über die Podcast-App. Natürlich, weil sie überall, alles hat unterschiedlich konsistent funktioniert. In ihrer Heterogenität. Ja, genau. Ja. Das schon. Aber Dom, du hast da was sehr Wichtiges gesagt und sehr Interessantes gesagt, denn ich glaube, der Knackpunkt ist jetzt gar nicht das Hardware-Design. Das ist war zumindest in den letzten Jahren sehr toll. Ich hoffe, das bleibt es auch. Sondern es steht ja eigentlich so der Nachfolger von iOS 7 an demnächst, oder? Rein zeitlich. Meinst du, weil wir schon, stimmt, wir sind ja eigentlich schon wieder genauso lang in der iOS-Zeit wie, oh Gott. Ja. Naja, nee, das ist durch, das ist jetzt so, Telefone sind jetzt so. Ich glaube, die Hardware-Sache, also eine Sache auf der Hardware-Seite ist auch so, die Reise der Tablets und des Telefons ist so ein bisschen auch ans Ende geführt, weil so die Grundidee, das ist jetzt wirklich nur so ein, einem Bildschirm ohne irgendwas drumherum, die ist jetzt mehr oder weniger so weit erfüllt, wie man das heutzutage erfüllen kann. Und jetzt ist das Gerät auch nicht mehr so interessant, glaube ich. Also so mit dem, auch mit dem, mit den jetzigen Sachen. Plus, wie du vorher schon gesagt hast, so die Hardware-Geschichten sind ja schon noch so ein paar Jahre in die Zukunft geplant. Da kann man ja schon davon ausgehen, dass so es mindestens noch ein oder zwei Jahre Produkte geben wird, die aus der Feder oder zumindest unter großer Mitwirkung entstanden sind. Ja, das Letzte, was jetzt auf dem iPhone noch passieren wird, ist lustigerweise, dass der Notch wieder verschwinden wird. Es gibt ja schon die ersten Prototypen, was iPhones oder was Kameras angeht, die durch so ein Display durchfilmen können. Die große Frage ist, was mit welcher Qualität will man so eine Frontkamera haben? Ich muss sagen, ich bin da sehr leidenschaftslos, was Frontkameras angeht. Das war sowieso für mich sogar eher irritierend, daran zu denken, okay, ach, der Notch ist vor allem auch deswegen da, weil da eine Kamera sein muss. Nee, für mich muss die gar nicht da sein. Ich benutze die. Naja, also das ist natürlich auch ein bisschen zu kurz gedacht, wenn du sagst, ich brauche keine Selfie-Kamera, weil da natürlich schon viel mehr Funktionalität mit dran hängt. Genau, aber es gibt die ersten Ideen oder Prototypen insgesamt, jetzt nicht von Apple selber, die, wie gesagt, solche Kameras hinters Display legen können. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Allerletzte, was jetzt noch passiert, oder? Beim iPhone, dass der Notch wieder verschwindet. Was soll da noch kommen? Naja, aber das Gefühl habe ich auch seit 10 Jahren gefühlt. Also, weiß nicht. Also, ich glaube. Aber es passiert ja peu à peu, Martin. Also, das ist ja genau die Entwicklung, die von iPhone zu iPhone passiert, dass da immer mehr, immer weniger iPhone, immer mehr Display. Du hast natürlich eine gewisse Konvergenz zu einem platonischen Ideal des Telefons oder des Tablets, also so wie das bei Laptops halt auch hast. Auch wenn wir dann wieder hoffen, dass sich irgendwie für das nächste MacBook Pro irgendwie grundlegend bessere Dinge tun. Dazu später mehr. Ja, also irgendwann hast du halt so die Produktklasse definiert, mag sein. Das Spannende ist halt dann, was kommt als nächstes? Ja. So. Ja, und was wirklich auch spannend ist, man kann auch ein Gerät, was so gut wie keine Features hat, unglaublich hässlich machen. Das sieht man ja an den Fernsehern. Die eigentlich aus einem Rechteck bestehen und die Firmen schaffen es, so hässliche Füße zu machen und so hässliche Rahmen, um dieses Rechteck zu machen, dass man die Dinger nicht kaufen kann. Und das ist ja wirklich die große Errungenschaft von Johnny Ive im Hardware-Bereich gewesen, dass die Dinger immer hübsch waren. Jetzt habe ich über die Käsereibe gespottet und das werde ich auch weiterhin tun, weil die finde ich nicht hübsch, aber die Laptops sind wirklich seit Jahren toll und die iPhones sind auch seit Jahren toll. Also ich finde die neue Käsereibe irgendwie, also hübsch ist jetzt nicht das Wort, das ich benutzen würde, aber zumindest ästhetisch interessant. Also sie ist auf alle Fälle ikonisch. So, das ist, da darf man, das ist keine Frage. Und ich meine, das ist eh so ein Produkt für, was weiß ich. Also das ist so, ist jetzt mir nicht so, so super wichtig jetzt wie die Default-Consumer-Produkte. Also die, die iPhones selber vom Formfaktor her, da wird eigentlich nicht mehr viel passieren, glaube ich auch. Insofern, da ist es auch wurscht, ob er da mitmischt oder nicht. Bei den iPads, die haben auch noch ihre Evolution in die Zukunft ein bisschen sturdier, dünner, größer. Ja, da, das kann man alles machen. Ist jetzt auch nicht so, da ist interface-technisch, sobald das ganze Ding Interface ist, finde ich, ist es eben durchaus erstmal um den Teil geschehen. Und dann ist die Produktdesign-Frage ja eher so eine Gesamterlebnisfrage. Und das ist halt sowas wie bei den AirPods, wo es dann schön funktioniert, oder beim HomePod, wo es überhaupt nicht funktioniert. Aber so eine Frage, die, wo Software und Hardware wieder zusammenspielen müssen. Und da hat es, glaube ich, auch im Sinne von er alleine an der Stelle einfach wirklich, muss man so sagen, nicht geklappt. So, der hatte das mal zugeschustert bekommen, nachdem sie irgendwie Scott rausgeworfen haben, weil die Frage war, Scott oder Johnny so mehr oder weniger, weil die nicht miteinander konnten und Scott auch gerade die Maps verbockt hat. Und dann hat tendenziell Cook den Königmacher gespielt und hat gesagt, okay, Johnny ist wichtiger. Was für meine Begriffe so die Kernschwierigkeit war, also was für meine Begriffe die Firma in dieses UI und Zukunftsdesaster geworfen hat, meiner Meinung nach, weil einfach kein Gegenpol da war zu den Dingen. Also ab dem Zeitpunkt hat es halt begonnen, so das Zeug von unten hochbabbelt und irgendwas gemacht wird und dann wird es gesetzt und dann schmeißt man da irgendwie Swift vor die Füße und dann geht es halt in die Richtung weiter. Also man verstärkt halt das, was man irgendwie jetzt gerade so da hat. Und damit kann man schon auch in Richtung gehen, aber halt in keine Konsistente, meiner Meinung nach. Und keine, die mir so besonders liegt. Und ich hätte gerne eigentlich wieder so ein Gesamtkonzept, Idee, Produkt, das passt. Und ich hoffe da auf die AR-Brille in irgendeiner Form, weil das so ein Neuanfang sein könnte, was sie dann bei der Uhr verbockt haben, was sie jetzt aber mit der Brille ist vor. Also wenn da was kommt als Produkt, da habe ich große Hoffnungen, dass ich da wieder Spaß habe. Nee, der Chef der Uhrentwicklung ist ja jetzt Chef der Produktentwicklung. Insofern ist ja alles gut jetzt. Ich meine, das ist so die andere Geschichte, die hier auch reportet wurde. Also Jeff Williams, dieser Große, der immer wieder auf der Bühne steht und die Hells-Geschichten hauptsächlich präsentiert hat, die mit der Uhr zu tun haben. Der war vom Werdegang her gefühlt Tims Zögling im Sinne von Operations so und ist halt jetzt so mehr so mit dem Telefon und mit der Uhr mehr in die Produkt. Also in so eine andere Rolle geflutscht, aber so dominant, also intern in der Firma ist er auch nicht so dominant erschienen. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Es ist immer noch mehr so ein Verwaltungs-, also mehr so auf der Verwaltungsseite und ein bisschen editieren, nicht so auf, ich will jetzt Produkt XY und mach mal, das muss man machen, in diesem Segment müssen wir was machen. So, deswegen bin mal gespannt, vielleicht kommt da noch was oder es kommt irgendwie die nächste Riege von größeren Köpfen, weil so die Aussage von Gruber fand ich schon auch ganz spannend, die er da in seinem Artikel dann geschrieben hat, dass er nicht Angst hat, dass Johnny geht, sondern dass kein Replacement da ist, die er dann nochmal zurückgenommen hat später, weil wie er halt so ist, wenn er so eine Aussage trifft, nimmt er die immer wieder zurück, weil der muss ja auch irgendwie schön schwammig recht behalten. Und intern sind die Aufläufe auch so, dass die Leute, die den Bereich jetzt übernehmen, den Bereich übernommen haben. Also so Ellen hat die UI an der Stelle und die Hardware ist vor allem anders gemacht und das ist im Endeffekt ein Selbstläufer, der ab und zu mal Johnny vorgezeigt wurde und dann eben so diese Roundtrips passieren. Aber die Abteilungen laufen, die können was. Die Frage ist, wer koordiniert das Gesamtkonzept und was ist das nächste Gesamtkonzept? Wie verhindert man so eine Touchbar und so einen Laptop, der kurzzeitig so teuer und so floppt mit der Tastatur in Zukunft wieder? Ja? Also auch wenn du die Touchbar magst. Was mir viel mehr Sorgen macht eigentlich als die Hardware, ist eigentlich die Software. Und ich sehe halt momentan niemanden, der so als die Leitfigur dasteht für eine konsistente Erfahrung, zum Beispiel was eben diese Brille angeht. Also es ist irgendwie natürlich auch schwierig, so von außen drauf zu gucken und zu sagen, das geht irgendwie in alle Richtungen und man hat das Gefühl, das ist so Design by Committee oder Design by Engineer, so ein bisschen Google-Style. Und ja, also man hat halt nicht mehr dieses Gesicht, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwie alles durch Steve durchgelaufen und der hat da einmal Ja, Nein gesagt. Und dementsprechend ist man da vielleicht auch kritischer. Keine Ahnung. Ich weiß. Also, ja, aber dieses Verantwortung irgendwo ranhängen zu können, ist ja auch immer was ganz Gutes. Weil dann halt auch jemand Verantwortung übernehmen muss. Genau. Weißt du, der muss dann auch sagen, ja, ich bin verantwortlich. Ja, das ist halt auch eine persönliche. Wenn es nur symbolisch ist. Eine Persönlichkeit, was das Design angeht. Also du kannst ja dann sagen, okay, das ist halt jetzt so, weil das ist halt so, weil das Steve so wollte, ja, um es mal blöd zu sagen. Aber das geht ja auch einher mit, ist es irgendwie berechenbar? So, weil du weißt halt, okay, das ist, iMovie kann halt jetzt dieses Feature XY nicht, weil es musste halt einfach sein, AZ zu machen, ja. Und wenn du halt diesen Rahmen nicht hast, mit dem du das für dich selbst einordnen kannst, was kann dieses Ding und in welche Richtung und wie ist das ausgelegt, was ist das Design ganz grundlegend, ist einfach schwierig an so ein Ding ranzukommen. Ich bin auf alle Fälle trotzdem mal gespannt. Also wenn die Brille ein Produktkonzept hat so an sich, nee, und nicht so wie die letzten neuen Produkte. Also man kann das ja schön trennen. Also die AirPods haben ein Produktkonzept, die funktionieren super für das, was sie machen sollen. Die Watch hatte das überhaupt nicht. Nee. Also wenn ihr Spaß haben wollt, guckt ihr euch nochmal die Watch-Vorstellung an. Da ist sowohl die Auswahl der Preissegmente, der Materialien, als auch was diese Uhr können soll für die Leute, so dermaßen einen Schuss mit der Schrotflinte und zu gucken, was man denn so erwischen könnte, dass es echt schon schlimm ist. Und der Apple TV war ja ähnlich, ja. Und dann dadurch halt auch immer mit blöden Entscheidungen im Sinne von, ja, beim Apple TV halt diese Gaming-Seite so halb und gar nicht und so. Und ja, ich hoffe halt, dass der nächste, also dass sie jetzt nicht gelernt haben, ach ja, das mit der Watch haben wir nach 5 Jahren ja hinbekommen, jetzt ist es ein toll verkauftes Produkt und hat eine Kategorie und passt, wir machen weiter so, sondern so, okay, wir müssen unseren ersten Wurf ein bisschen mehr, ein bisschen gezielter machen. Ja, so ja, das ist doch eine interessante Sache, dass Johnny Ive geht und wenn wirklich diese Brille jetzt kommt, also da will man dann doch nochmal verantwortlich zeichnen, oder? Also gerade eine Brille, glaube ich, ist eine super schwierige Produktkategorie, um ästhetisch schön und universell gleichzeitig zu sein und zu funktionieren. Also ja, noch viel, weil es ja noch viel persönlicher ist als so eine Uhr. Und ich glaube, ja, also ich finde es super schwierig. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es jemandem gelingt, eine Brille zu machen, die nicht fürchterlich ist, optisch. Das ist natürlich auch lustig, oder? Wenn die nicht hübsch wird, dann ist natürlich der, mit Johnny wäre das nicht passiert, kommt dann. Ja, natürlich. Ja, übrigens, noch als Seitenbemerkung vorhin wegen der Hardware, natürlich gibt es noch die Idee, Klapphandys zu machen, also faltbare Displays. Ich weiß bloß nicht, wo die hingehen soll und sie ist ja auch erstmal ein bisschen verzögert. Ja. Da gab es ja auch eine ganz lustige Anekdote, die in einem dieser Johnny Ive Podcasts, ich hab alle gehört, deshalb weiß ich nicht mehr, mal mit rankommt, dass Johnny wohl so am Tag nach dem Announcement von dem Samsung-Produkt ganz klar seine Leute zusammengerufen hat und mir erzählt hat, warum dieses Ding floppen wird, nicht klappt aktuell, so wie sie es machen und warum dieser Knick nicht funktionieren kann, so gerade. Mhm. Und zwar so schön am Materialdesign und so, das war so ein positives tiefe Aussage zu dem, okay, der weiß, was er tut. Ja. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Kooperation von Johnny Ive mit Toto. Zurück zu den Wurzeln, Badezimmer und so. Das wäre was, also das würde ich kaufen, das fände ich gut. Toto, japanische Toiletten und so. Ah, ja. Okay. Ah. Ich habe jetzt gedacht, was macht Johnny mit Evenly jetzt? Nein, nicht der Tod. Ich meine die Firma Tod. Ja. Ja. Das war zu viel Nerd-Überschneidung mit seltsamen Themen. Kommen wir zu einem iOS 13-Feature, das gerade durch die Nachrichten geistert, in einer oh, das ist ja toll, oh, das ist ja creepy Art und Weise. Es gibt nämlich jetzt einen Button in den FaceTime Preferences, der heißt Attention Correction und der hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie eingesperrt wird, weil man nicht aufgepasst wird, sondern er korrigiert deine Augenlinie. Und zwar hast du ja das Problem, wenn du auf dieses Telefon guckst, und da ist halt so ein Gesicht, dann guckst du halt auf das Gesicht und nicht auf die Kamera. Und das heißt, das Bild, das bei deinem Gegenüber ankommt, guckt halt so ein bisschen weiter nach unten und sieht immer so aus, als würdest du ihm nicht in die Augen gucken. Und das Gleiche in die andere Richtung. Und jetzt haben sie sich gedacht, okay, das machen wir jetzt anders und machen da interessante Messungen mit der Tiefenkamera und dann lustige Warp-Geschichten auf deinen Augen, sodass es so aussieht, als würdest du weiter oben gucken. Und das funktioniert. Ich hätte das gerne als Feature für die AR-Brille. Brille. Damit, damit die meinen Blick attention corrected. Genau, dann kann ich die Augen zumachen und dann sieht die, man sieht trotzdem die offenen Augen. Das ist der große Traum. Super. Ja, also es schlägt ja genau in die Kerbe, die wir schon oft angesprochen haben, mit dem, was sind noch Bilder? Mhm. Also, ja. Was ist noch echt? Ja. Ja. Wissen wir nicht. Einfach nur ein Kapitel also, weiteres hier. Also ich mag es als Idee, weil es natürlich so nervig ist. Also ich war sehr erinnert an die WWDC, wo wir waren, wo die EyeSight vorgestellt wurde, weil die EyeSight war ja so am Monitor oben dran. Ja. Und da hat Steve vorgeführt, wie das denn mit den Webcams, die man so auf den Tisch stellt, ist, so mit den Nasenhaaren und dass das ganz blöd ist. Und da war so der erste Schritt, so okay, die Kamera mal zumindest vom Display her zeigen zu lassen, ist dann eine gute Idee. Und da sind wir halt nicht weitergekommen. Und jetzt, wenn man die Kamera nicht jetzt hinters Bild und tiefer setzt, was man ja vielleicht mit der Frontkamera ja mal machen könnte später, aber ich glaube nicht so wirklich dran, weil gerade mit der Face-ID und so weiter Geschichte brauchst du halt echt, ich glaube, der Notch bleibt echt lange noch an der Stelle und beim iPad wird halt der Rand dann so bleiben, dass es in den Rand passt. Ja, ich finde es ein bisschen creepy, weil es halt nicht, ich meine, was ist echt? Das ist wirklich so, das ist dieses, das sind Fotos, ja, schwierig. Da gab es doch dieses eine Twitter-Video, wo aus einem Parlament berichtet wurde und aus Versehen jemand den Katzenfilter angemacht hatte. Ja, der pakistanische Premierminister Pakistanisch, hatte Katzenohren plötzlich. Ja, ja. Insofern, ja. Ja, aber an sich ein schönes Feature. Also ich kenne das Problem sehr gut, immer sich zu entscheiden, gucke ich in die Kamera oder gucke ich in die Augen und dann ist immer alles falsch. Insofern, ja, auf dem Mac schiebe ich mir das Bild immer oben in die Mitte, aber bei euch zwei zum Beispiel geht das auch schon schwer, dass ich euch beide hier in die Mitte und ist es nah genug, weiß ich nicht, die Kamera ist eh scheiße, was ich nach wie vor nicht verstehe, warum bei den iMacs die Webcam so scheiße ist. Da könnten sie doch eigentlich auch die geilste von Welt reinbauen, gerade beim iMac Pro, aber I digress. Ja. Ja, wir sind gespannt auf iOS 13, was noch an Features kommen wird. Man ist ja jetzt in der dritten Beta offensichtlich schon so weit, dass man, naja, lassen wir das. Also man hat nichts Gutes über die zweite Beta gehört, will ich sagen. Mal sehen, wie sich das weiter. Ja, aber Public war nur die zweite jetzt. Die dritte ist noch nicht Public, oder? Weiß, die Public braucht ja immer so ein bisschen. Mhm. Hust, hust. Nun ja, kommen wir zu anderen erfreulichen Nachrichten, nämlich die Bundesregierung hat ja gedacht, hey, wir machen voll die Games-Förderung und hat dieses Jahr irgendwie auch, wie viel, 500.000 De Minimis in die Hand genommen oder so? Ich glaube mehr. Ja, mehr? Ich glaube mehr, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel. Ja, also auf jeden Fall eine Menge. Es gibt momentan eine Bundes-Games-Förderung. Nein, es war bis 200.000 für Einzelprojekte, so war das, glaube ich. Genau, also ich glaube, das waren schon die 50 Millionen, die sie jetzt jedes Jahr für Games-Förderung ausgeben wollten. Also es gibt ja momentan eine Bundesförderung zum ersten Mal. Dieses Jahr ist eine De Minimis-Förderung. Das heißt, man kann Zuwendungen Unternehmen geben, ohne dass es unter Europarecht-Kontrollkram fällt, wenn es einen bestimmten Betrag nicht überschreitet. Also 3 Jahre, glaube ich, 200.000 Euro auf 3 Jahre verteilt auf pro Unternehmen oder so. Genau. Und momentan können Anträge eingereicht werden, noch bis August, glaube ich, für diese Förderung. Und ab nächsten Jahr sollte die Bundesförderung für Games richtig losgehen. Mhm. Dann nicht mehr unter De Minimis, sondern unbegrenzt als Kulturförderung. Genau. Also wie es beim Film auch. 50 Millionen im Jahr war da so angedacht und steht auch im Koalitionsvertrag. Ja, man wollte da sogar so eine Art. Was ungefähr nichts bedeutet. Man wollte da auch so eine Projektgesellschaft gründen, wie es beim Film ja auch gibt, also die Filmförderanstalt. So wollte man ein Äquivalent so für Computerspiele quasi. Nun, also der Unterschied ist zum Beispiel zur bayerischen Förderung, dass es nicht rückzahlbar wäre, sondern du schießt einfach zu den Projekten was hinzu. Der Gedanke ist dabei, ob der valide ist, weiß ich nicht, dass dann Deutschland konkurrenzfähiger wird gegenüber anderen Ländern, was eine Computerspiel angeht. Also Deutschland ist sehr, sehr weit hinten. Gerade wenn es die Wirtschaftskraft angeht, ist es lächerlich sogar. Mhm. Es liegt natürlich auch daran, dass viele andere Länder Förderungen haben. Ich glaube nicht, dass sich das leicht aufholen lässt, aber vielleicht wäre es ein Schritt, ich weiß es nicht. Ja, also zumindest ist es für die derzeitige Firmenlandschaft sicherlich was überhaupt viele Firmen am Leben hält, So. Ja, möglich. Ja. Nun wird aber alles anders. Im Haushalt 2020 ist nämlich die vorgesehene Summe für Förderung 0 Euro. Genau, und zwar würde das über den Haushalt des Verkehrsministeriums gehen, wenn ich das richtig verstanden habe, der aus zufälligen Gründen gerade sehr stark belastet. Hust, hust. Stichwort Maut. Ja, genau. Also die Ausländermaut, wie sie auch genannt wird, also eine Maut, die nur Menschen trifft, die nicht in Deutschland wohnen oder deutsche Staatsbürger sind, ich weiß es nicht genau. Die nur die Bösen natürlich trifft, ja. Also. Von denen der bereits ein Bericht an Andreas Scheuer, also unseren Verkehrsminister, vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, war das so? Ich glaube schon, ja. Vor 2-3 Jahren als verfassungswidrig, es gibt ja keine EU-Verfassung, aber gesetzeswidrig. Also es wurde jedenfalls eingestuft, dass diese Regelung keinen Bestand haben wird und Andreas Scheuer hat gesagt, doch, doch, ihr spinnt ja alle. Und hat das Projekt so weit fortgetrieben, dass er im Ende letzten Jahres schon Verträge abgeschlossen hat, wie man das in der deutschen Politik halt so macht bei Großprojekten. Die müssen ja immer Geldgräber sein. Geldversenkgräber, man erinnere sich an Tollkollekt oder an diesen Flughafen, der mal in Berlin gebaut werden sollte. Ja. Ja. Wir sind übrigens wieder kurz davor, das Datum zu verschieben. So. Ah, schön. Spoiler. Schön. ich hoffe, dass Sie die Sommerzeit damit einberechnen. Mhm. Weißt du, deswegen ist auch die Welt nicht untergegangen beim Maya-Kalender, denn die mussten das Datum verschieben. Ja. Sehr schön. Naja, auf jeden Fall lange Rede. Also da sind jetzt mehrere hundert Millionen in den Sand gesetzt worden und natürlich nicht verfügbar. Das Ministerium hat sich, glaube ich, zu der Games-Förderung gar nicht direkt geäußert, außer dass sie gesagt haben, es hat keinen Zusammenhang mit der Maut. Ja, genau. Und es ist halt 0 Euro gerade. Genau. Interessant ist da, also ich will es euch nicht empfehlen, nochmal den deutschen Computerspielpreis nachzuhören, weil der so grauenhaft war, aber es ist, glaube ich, schon ganz lustig, sich da so die Reden von Menschen wie Andreas Scheuer nochmal anzuhören und den anderen Politikern, die da sich noch groß rühmen, die deutsche Gamesbranche zu retten. Kontext übrigens auch, die Mittel für den deutschen Computerspielpreis kommen auch aus diesem Haushalt, der jetzt auf 0 Euro ist. Ah, okay, also der wird nächstes Mal für Lau durchgeführt. Dann wird er wahrscheinlich besser, weil keine Moderatoren bezahlt werden können. Also mal sehen, wie das weitergeht. Also wie gesagt, ich finde, man kann politisch darüber diskutieren, ob man so eine Förderung will, wie hoch die ist, wie die ausgestaltet sein soll. Wer kann man auch dagegen sein. Aber das so zu machen, ist natürlich wirklich auch hochproblematisch. Denn die Unternehmen haben natürlich auch keine Planungssicherheit. Ja, du kannst halt nicht so sagen, okay, dieses Jahr packen wir 50 Millionen aus und nächstes Jahr geht es so richtig los. Und dann irgendwie 6 Monate vorher sagen, ja, nee, doch nicht, ups. Ja, ist nicht mal sagen, das ist ja durch wilde Recherchen jetzt so aufgefallen. Es ist ja nicht so, dass es eine Ankündigung gab, wir machen das jetzt doch nicht, sondern es ist halt einfach kein Geld verplant. Ja. Ja. Naja, mal sehen. Ja, über Geldmangel kann sich Netflix nicht beschweren. Dementsprechend wird doch jetzt alles verfilmt, was nicht nied- und nagelfest ist. So auch die Witcher-Serie. Und das kommt wohl Ende des Jahres. Genau, da gibt es erste Bilder von der Witcher-Serie. Aha. Von einem Geralt, der aussieht wie ein Geralt. Aha. Mehr weiß ich nicht. Ich habe ja The Witcher mal angefangen. Ach, Superman ist Geralt. Henry ich habe The Witcher 3 ja versucht mal anzuspielen und habe aber die Schwelle noch nicht überschritten, wo es mir Spaß gemacht hat. Ich habe es noch nicht angespielt, es wurde mir sehr empfohlen, aufgrund der Story auch. Ja, also ich habe halt oft Probleme mit den Spielsystemen bei diesen Spielen. Ja. Also die drei Dinge, die ich gerade zu Witcher sagen kann, ist, es ist jetzt gerade neu auch für die Switch. Angekündigt oder rausgekommen? Stimmt, ja, was alle sehr, sehr krass finden. Man sollte sich wahrscheinlich die Digital Foundry Videos dazu ansehen, ob das. Die Digital Foundry Videos waren bisher so, sieht ganz okay aus, vom Ton her. Das Zweite, was ich immer sage, wenn es darum geht, habe ich Witcher gespielt oder nicht, ich habe es versucht und dann war es mir irgendwie zu komplex, mit welchem Schlangenöl ich meine Schwerter einreiben muss. Wie weit bist denn du gekommen? Weil ich bin gar nicht sehr weit gekommen. Ich glaube, ich habe das Tutorial gemacht und bin dann in einem Dorf gewesen und dann... Was werden die Einstiegsdroge? Ich werde es nochmal probieren. Die Einstiegsdroge? Ja, welches? Das ist ja eine Serie. Also, ja, schon. Muss man da vorne beginnen? Nein, man macht schon das Aktuelle. Ja. Naja, man muss dazu sagen, The Witcher ruht ja auf Büchern. Ja. Also, insofern ist das ja eher... Was soll das Buch aber lesen? Das, also... Es wirkt schon so, als würden sie das Spiel adaptieren oder die Spiele adaptieren und nicht die Bücher, zumindest optisch. Oh, bei Buch fällt mir was ein. Ich habe noch einen Konsum, den ich jetzt hinzufüge. Ah, okay. Aber wow. Jetzt ohne die Bücher gelesen zu haben, sorry, wenn ich jetzt mich als kompletter Kulturbanause dahingehend oute, es klingt immer so ein bisschen wie eine Wolfgang-Holbein-Reihe. So. Und das ist so gemein, weil ich habe Wolfgang Holbein auch nie gelesen, aber ich hab alle Holbein klang schon gelesen. Immer so, es klang schon immer so, naja, wenn einem sonst alles ausgegangen ist, aber man noch irgendwie was lesen will, vielleicht. Ohne Heike kann der ja nichts. Ja. Ich habe nur die Wolfgang und Heike Holbein Bücher gelesen, so. Ah, ja. Ich war damals noch Science Fiction hauptsächlich. Nee, aber ich, und das Dritte, was ich irgendwie noch zu The Witcher zum Besten geben wollte, ist, dass mir immer diese eine Szene, die auch nur verbal an mich herangetragen wurde, ins Gedächtnis kommt, wo irgendwie auf einem Einhorn korpuliert wird oder so. Insofern, ja, also, aber das größte Problem ist für mich schon das Schlangenöl. Du meinst also, dass in der Serie viele Folgen über die richtige Rezeptur von Schlangenöl verbraucht werden? Oder Einhornsex. Könnte natürlich auch sein. Das macht vielleicht besser im Fernsehen. In Abwechslung. Ja. Naja. Vielleicht hat das eine mit dem anderen. Ja, gut. Soviel zu diesem Thema. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu Sky. Das ganz tolle Spiel mit dem ganz wenigen In-App-Kram, auf das wir schon so lange warten. Jetzt warten Sky wir noch länger. Children of the Light. Genau. Von That Game Company wurde um eine Woche verschoben. Das wäre nämlich jetzt, glaube ich, sogar diese Woche angekommen oder so. Mhm. Ich finde jetzt in dem Artikel gerade wieder nicht das neue Datum. 18. Juli wird es. Ja. 18. Juli. Es gab offensichtlich Probleme in irgendwelchen Ländern und sie wollten dann einen weltweiten gleichzeitigen Release haben. Da sind ja solche Länder wie China oft Kandidaten, wo du dann auch irgendwelche Prozeduren ausführen musst, um da veröffentlichen zu können. Ja, aber ist das jetzt noch Release-exklusiv für iOS oder nicht? Also es ist jetzt so, dass immer massiver die anderen Versionen schon angekündigt werden. Es kommt wohl sogar auf Android. Hm. Auch PC und so weiter, aber es ist startexklusiv auf iOS. Ja, immerhin. Also iOS und Mac, oder? Nee, nur iOS? Ich glaube nur iOS. Jetzt bin ich, ja, iOS. Wahrscheinlich nur iOS, ja. Ja. Genau. Wie gesagt, ausführlicher dann in der sauren Gurkenzeit, wenn ich über dieses Spiel ranten werde. Genau. Oder es wird mich überraschen. Ja. Gerantet haben wir auch schon viel über Keyboards, wie jeder Apple-Podcast auf diesem Planeten. Es ist wohl tatsächlich in mittelfristiger Zukunft abzusehen, dass das wieder aufhört. Man hat sich nämlich bei Apple wohl gerüchtehalber entschieden, auf die letzte Generation, was die Mechanik angeht, das Keyboards zurückzuwechseln, sprich wieder Scherenschalter statt Schmetterlingsschalter. Um das mal einzudeutschen. Es gibt einen Analystenreport, der meint, für das aktuelle, also für das 2019er MacBook Air wird das schon geschehen. Da finde ich, also den interessanten Fakt finde ich auch, dass es 2019 für dieses Gerät passieren soll, aber dieses Gerät ist gerade letztes Jahr erst geupdatet worden eigentlich. Das ist ja gerade erst so eingeführt worden. Ja, aber es ist wohl so. Also, dass das halt irgendwie tatsächlich preislich einen wesentlichen Unterschied macht. Und dann kann man natürlich auch verstehen, warum man da gerne für ein eher wahrscheinlich knapper kalkulierteres Produkt gerne ein preisgünstigeres Keyboard hätte. Ich bin gespannt. Also, es könnte halt auch ein geiles Gerät werden noch. sie haben es halt echt geschafft, genau ihre Spanne genau so zu timen, dass ich es nicht überspringen konnte. Weil jetzt einfach noch ein Jahr zu warten, ging nicht mehr. Also das war jetzt das Jahr, und dieses Jahr hat jeder Computer das Jahr, wo der zu langsam geworden ist. Und ich habe ja immer noch Dropbox im Visier, dass Dropbox dran schuld ist, dass der Computer nicht mehr brauchbar war, aber das Update jetzt mit diesen ganzen neuen Features? Nein, ich hatte ja noch gar nicht. Das ist so schlimm. Warum ist da so eine komische Webview alles drin und alles ist komisch? Auch dieses Ding da rechts oben, gerade so, auch Search Personal ist dann so mit dicken und dünnen Fonts und zu wenig Abständen und alles voll Workshop. So dieses Update, mit den Fonts, wo die ganze Bedienung immer noch genauso grässlich ist und du immer noch deine Synchronisierung in einem Untermenü einstellen musst, aber sie haben irgendwas geändert. Am besten finde ich ja, es gibt ja da zwei Tabs, eins heißt Recent, eins heißt Notifications, eins davon braucht man, eins nicht. Und in dem, das man nicht braucht, nämlich Notifications, ist erstmal ein Drittel von allem voll mit Notifications keep you on top of things und ein Hund. Also sie erklären, was Notifications sind. Also sie hätten eigentlich einen Einstellungen-Tab machen sollen, wo ich meinen Zugang verwalten kann, Ordner für Ordner. Und gleich kündigen. Das wäre das, was ich haben möchte. Aber naja. Wo wir aber noch beim Keyboard sind, jetzt ist es mir passiert, weil ihr ja gesagt habt, ich habe ja behauptet, ich komme nicht auf die Touchbar. Das Witzige ist, ich habe es nicht gemerkt, dass ich auf die Touchbar komme. Tja. Aber ihr kennt es doch, wenn ihr irgendwas auf der Tastatur liegen lasst und dann macht es dieses bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Und das passiert halt öfter. Und das liegt wohl daran, dass ich meinen Finger auf dem Escape-Key habe. Und er das nicht interpretieren kann und deswegen halt bing, bing, bing, bing, bing, bing macht. Welcome. Die Escape-Störung. Deine Zukunft liegt vor dir. Und ich habe irgendwie in Verdacht, dass das Touchpad dran schuld ist. Weil das ist so riesig geworden, dass man auch seine Finger hin tun muss. Genau, das ist so. Ja. Ich habe immer den Zwischenraum zwischen dem Touchpad und der Tastatur, war immer ideal für meine Daumen. Die gibt es auch nicht mehr. Das ist so, jetzt bin ich hier unten an der Kante und es ist scharf, oder ich bin oben an der Seite. Es ist so, ich will ein anderes. Man sagt es ja bei Bildern immer so gerne, dass den Weißraum einsetzen. Oder bei Layout. Man muss den Weißraum einsetzen. Und das haben sie verkackt bei dem MacBook. Tja. Ja, aber Tastatur, Martin, willst du gar nicht über deine Neuanschaffung sprechen? Ich hatte das nicht angeschrieben. Ich habe sie auch gerade nicht angesteckt, weil das ist ja irgendwie alles ein bisschen laut fürs Podcasten. Also, die klickst du. Oh, wow. Ja, also ich habe die natürlich auch mit extra lautem Klick, weil wenn schon, dann bis L. Geil. Ja. Und momentan bin ich bei 40 Wörtern pro Minute oder so, aber es wird stetig besser. Ich habe mir ein ergonomisches Keyboard gekauft, einerseits, weil ich von der Technik sehr begeistert war und man da selbst Firmware drauf flashen kann und alles ist super. Und andererseits, weil ich auch so ein bisschen Angst habe vor Sehnenscheidenentzündung. Und da konnte sich die Unvernunft mit der Vernunft quasi die Hand geben, und dann habe ich mir so ein Keyboard bestellt. Ich bin ganz glücklich, aber noch nicht so glücklich, also bin noch nicht so weit, dass ich hier abschließend berichten möchte. Er interessiert mich dann nochmal, also ich habe die zum ersten Mal gesehen, weil Erik, der auch so an dem neuen Podlove-Kram mitschraubt, der hat so ein Ding und hat das mal aufgebaut, so auf dem Kongress, und dann so, also einfach so die Massivität dieses Dings. Er hat es aber trotzdem dabei gehabt, weil er ständig benutzt. Ja. Und diese ganze Funktionsvielfalt auch noch, ich weiß nicht sogar, ich bin ja auch wegen Sehnscheidenentzündung von Slay the Spire zu der Microsoft-Tastatur hergewechselt. Und diese Microsoft-Tastatur ist eigentlich nicht schlecht, aber sie ist halt auf Deutsch und ich habe meine Tastatur auf Englisch. Das heißt, die Tastenbeschreibungen passen nicht ganz und meine Fingergedächtnis ist halt immer noch ein bisschen blöd, dass ich immer noch ein bisschen langsam drauf bin. Und eigentlich finde ich das ganz schick, was du da hast, gerade für ein Standgerät, hier so für den iMac. Ich bin ja seit jeher schon ein QWERTY-Tipper, insofern ist das für mich nicht das Problem. Und das Tolle finde ich halt auch, dass man also die Tasten selbst definieren kann. Und ich habe halt hier so eine Reihe von drei Tasten quasi auf der jeweils linken und rechten Seite des getrennten Keyboards, also wo quasi die Tastatur in der Mitte unterbrochen ist, wo ich die Klammern habe für Programmieren. So, das ist halt irgendwie schön. Finde ich an sich schick, aber ich dieses Login macht mich so fertig. Also ich bin ja da, also ich habe jetzt auch seit, schon allein mit dieser Microsoft-Tastatur, wenn ich jetzt wieder auf dem Laptop tippe, wird es noch schlimmer. Da ist nicht nur die Touchbar oben, wo ich mich übrigens auch gestern wieder ausgeloggt habe, während ich was gearbeitet habe. So, einfach die Log-Taste da oben gedrückt. Ich finde die Log-Taste so schön, dass die gibt, aber ich will die nie zufällig treffen. Also ich habe es immer noch nicht rausgezogen. Dann, ja? Aber so, das nervt. Aber ich kann vor allem auch nicht mehr gut tippen. Da, wenn ich umstelle, dann bin ich jetzt nochmal so, mein Fingergedächtnis ist jetzt schon so ein bisschen kaputt von der, allein wenn die Enter-Taste anders ist und so weiter, und das wäre halt bei dem großen, also das wäre bei der Tastatur ähnlich wie bei der Microsoft, die ich jetzt eh schon habe, so, aber so die Zusatzfeatures dann auch noch und auf die noch angewiesen sein. Auch hier bin ich im Vorteil, weil ich kann ja sowieso nicht gut tippen. Nee, ich bin halt irgendwie so mit hingucken bei 80 Wörtern oder so und irgendwie maximal 6 Fingern tatsächlich einsetzen. Da rühme ich mich auch nicht mit, aber deswegen lerne ich das jetzt auch. Okay. Gäbe es die Tastatur nur so als eine Frage, bevor du das nächste Mal auch in leise? Ja, du kannst da beliebige Switches reinhaben, auch die leisesten, die du kriegst. Also, und es gibt die leisesten, die man kriegt. Es gibt sehr leise Switches, ja. Ich habe keinerlei Lust auf dieses Mega-Geklacke. Ja, nee. Also das ist halt irgendwie auch, da kannst du dir dein eigenes Ding sozusagen, also wenn du das jetzt, wenn du ein Ergodox Easy bestellst, das heißt, du kriegst es halt dann zusammengebaut und alles ist schön und mit Packung und alles. Du kannst es dir auch ganz hardcore selber bauen und Open Source und Platine irgendwie aus China selber bestellen und was nicht alles. Aber ja, also ja, du kannst da reinmachen, was du willst, und die Switches können so leise sein, wie du willst. Ich kann mir jetzt auch noch leise Switches reinmachen, also das ist auch ganz einfach. Du kannst die Switches einfach rausnehmen und reinstecken. Ja, aber mehr dazu tatsächlich, wenn ich sagen wir, wenn ich jenseits von 60 Wörtern pro Minute bin oder so. Ja, und dann haben wir hier noch auf der Agenda ein Thema, das wir ja regelmäßig haben, und irgendwie war das Internet mal so gedacht, dass es irgendwie nicht zentral kaputt geht, aber es ist ja jetzt in letzter Zeit schon immer dann, wenn was kaputt geht, geht immer alles gleich kaputt, weil alles auf demselben Unsinn hostet. So jetzt auch Cloudflare, Office 365, Facebook, WhatsApp und Instagram waren irgendwie alle kaputt. Der eine mehr, der andere weniger. Vor allem, also Facebook war so vor allem das Bilder-Hosting vom Messenger kaputt. WhatsApp und Instagram ganz, glaube ich. Es war schlimm. Das ist ganz spannend. Ich habe es nicht gemerkt. Das hat sich jetzt, das hat sich ein bisschen so, ich hab's nicht gemerkt, so gehäuft. Das fand ich ganz spannend. Die Cloudflare-Geschichte finde ich interessant, weil das halt so ein Dienst ist, den alle vor sich klatschen, weil man da halt international CDN für halb umsonst kriegt. Und dadurch ist es so eine Infrastruktur, die halt, wenn sie mal down ist, halt einfach so sehr, sehr viele Leute betrifft auch. Ja. Also diese auf diese gefühlte Gefahr, dass es jetzt ja, und also einerseits die Gefahr, wenn man auf so Dienste setzt und wie lange man dann so eine Outage hat, wo man dann nichts tun kann. Und das andere, was ich da noch ganz spannend finde, ist, eigentlich so relevant ist es ja, also diese 100% Uptime, also warum ist die denn jetzt so wichtig? Ja? Also bei sowas wie der Commerzbank, die jetzt dann auch mal für einen Tag ausgefallen ist letzte Woche, glaube ich, oder also das war auch noch geil, oder da ist es natürlich so, aber so bei allem anderen, früher ging auch mal irgendwann mal für eine Zeit lang was nicht. Also warum ist man so 100% Verfügbarkeits interessiert auch? Also ich finde es schon gut, so, aber das ist jetzt alles im Verhältnis kein Weltuntergang. Das ist der andere Aspekt, der mir so persönlich nochmal kam. Ja, klar, kannst du sagen, das ist irgendwie alles nicht wichtig, aber auf der anderen Seite es gibt halt keine Backups, und das ist. Ja, also das ist auch da, also das ist auch noch die geile Geschichte. So, wenn sie sich die Großen in den Fuß schießen, dann machen sie es halt live und es dauert eine Weile, bis sie da wieder rauskommen. Also das ist jetzt, einmal war es eine Regular Expression irgendwo, also bei Cloudflare, die halt Zeug halt dann nicht ausgeliefert hat. Bei Facebook war es ein Timestamp in irgendeiner Form. So, also nur so eine Kleinigkeit, die aber dann halt komplett durch die Infrastruktur ausgerollt werden muss. Und diese kleinen Fehler, ich meine, du hast ja bei so Infrastrukturen, hast du halt einfach nicht ein Backup. Du hast das Live-Ding, du hast das Staging, und wenn da nichts schiefgegangen ist, ist gut. Aber wenn du das mal ausrollst, also wenn Apple sowas passiert mit Messages oder so, das wäre Hölle. Also so rum gesehen auch wieder, wie stabil die iCloud-Dienste sind, wundert mich eigentlich. Toi, toi, toi. Harbinger of Doom. Mhm. Ja, Kommen wir zu Tipps. Hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Und ich bin sehr irritiert gerade, dass das unter Tipps fällt. Aber erstmal kommen wir zu was tatsächlich unter Tipps fällt, nämlich Maps und wie man Adressen sucht. Ja, das ging ja jetzt über Twitter wie ein Lauffeuer. Der Kulturimperialismus von den Kartenherstellern hat dazu geführt, dass wir, wie nennen sich diese Tweets und diese Blogbeiträge immer, du hast es dein ganzes Leben lang falsch gemacht, eine Ananas zu schneiden oder Lifehack. Also Kram. Knoblauch, ja, und ja. Ich habe erfahren, dass ich mein ganzes Leben lang Adressen falsch eingegeben habe in Apple Maps und in Google Maps. Und zwar habe ich mich immer geärgert, ich habe es im Podcast ja auch schon mehrfach gesagt, dass du eine Autokorrektur, also nicht Autokorrektur, sondern Vervollständigung bekommst. Ich gebe irgendwas ein, Marien, und dann kommt das Platz schon als Vervollständigung, und dann drücke ich auf die Vervollständigung, dann kommt Marienplatz, da ist es vielleicht unwichtig, aber bei einer langen Straße, sagen wir mal Dachauer Straße, da kann ich dann danach die Nummer nicht mehr eingeben. Also welche Dachauer Straße suche ich? Und es gibt auch immer noch, glaube ich, keine Möglichkeit hinterher, diese Suche zu ändern, was immer noch scheiße ist und sich nicht ändert. Kommt ein bisschen drauf an, also ja, aber in Apple Maps jetzt konkret nicht, glaube ich. Also in Apple Maps ist es ja nicht wirklich ein Autocomplete, sondern jetzt auf den iOS-Geräten eine List-View, wo du was auswählst direkt. Ja, es ist ja nicht irgendwie so, dass einfach ja, mal, klar. Mach das mal. Mhm. Und ja, schlimm, fand ich auch schon immer schlimm, und vor allem in Apple Maps bist du auch so in diesem komischen Interface gefangen, wo du dann drin bist. Also diese Suche nochmal so zu editieren oder überhaupt irgendwas Sinnvolles zu tun, jenseits von das, was du eingegeben hast, nutzen, geht ja gar nicht. Also selbst zurückkommen ist irgendwie schwierig. Und also da ist generell Apple Maps so ein Magic Application, die versucht zu tun, was du möchtest, und wenn es klappt, ist alles toll. Aber so bewusst zu sagen, jetzt möchte ich mal eine Route von A nach B oder so, da sind die Bedienparadigmen sehr krass, sehr seltsam und sehr versteckt. Ja. Naja, aber der Trick an der ganzen Sache ist, einfach zuerst die Hausnummer eingeben und dann den Straßennamen. Ja. Ich hatte es befürchtet, ja. Ist halt so diese. Works like a charm. Ja, geht bei Google natürlich in Maps auch und ist halt so für diese Texteingabe eigentlich auch eine naheliegende Geschichte. Mir ist das auch nie aufgefallen vorher, weil du halt das dann schon vorgelegt hast. Das ist auch bei Hausnummern, die halt nur, also bei Straßen, die relativ lange sind, grenzt es halt auch gleichzeitig. Also wenn du weißt, es ist die 350, dann kommt halt so eine Kurzstraße gar nicht mehr autocompleted hinten vom Namen her. Also selbst das ist schön, weil die Auswahl der autocompleteten Namen bei Marien zum Beispiel, wenn du halt eine hohe Nummer hast, dann sind halt nur die Straßen, die auch so eine hohe Nummer noch unterstützen mit in der Vervollständigung. Plus es ist dann gleich auch an der Stelle und es ist super, und ich bin sehr dankbar über diesen Fund. Ich weiß gar nicht, ob du mir den retweetet hast oder ob ich den parallel gesehen habe, weil das ja so viral durchs Netz ging von den Influencern. Also es ist auf jeden Fall grauenhaft. An sich ist es, ja, es ist, also grauenhaft ist es halt vor allem deswegen, weil das halt so ein Lokalisierungsproblem ist. Ja, genau. Also es ist halt, ja, bei uns ist es so, es gibt halt keine Namen mit Bindestrich. Gibt's halt nicht. Ja. Und mit Accents und was nicht alles. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist eigentlich in diesem ganzen Kontext Adressen und iOS und Mac. Ja. Also aus dem Adressbuch. Eine Adresse einfügen, eine Adresse, also rauskopieren geht ja, aber eine Adresse einfügen, dass der nicht in irgendeiner Form was von seinem scheiß Lokalitäts, ich erkenne das Zeug, was er in der Mail ja schon macht, automatisch macht und mir dann eine Adresse dahin klatscht, sondern ich muss per Hand jede Zeile einzeln trennen, dann das richtige Feld auswählen, dann vielleicht nochmal so das Land ändern, in dem es ist, weil es dann die andere Reihenfolge gibt. Diese Adressbuch-Experience ist mit einer der schlimmsten, was das angeht. Dann habe ich die Adresse drin und dann ist aber kein Name dabei, wenn ich es irgendwie rauskopiere auch. Weil das sind ja verschiedene Adressen zum selben Namen, aber ich jetzt gern natürlich mit Namen, wenn ich es irgendjemand paste und gleichzeitig auch mit einer Maps-Location noch. Aber also das ist halt worst auch, of auch, all worlds. Das Adressbuch hat alle Informationen von mir, das braucht. Und obwohl ich painstakingly habe ich die eingegeben und ich kann die nicht einfach nutzen. Selbst ja, auch dieses typische Problem, dass zu neuem neuer Kontakt oder zu Kontakt hinzufügen. Hässlich, und du siehst halt vorher nicht, was passieren wird, wenn du das drückst. Ja, aber gefühlt ist es doch so, dass das Adressbuch im Prinzip seit iOS 3 irgendwie hängen geblieben ist, was Funktionalität angeht. Also oder die Duplikate. dass der mal selber sagt, hey, möchtest du diese Sachen zusammenfügen? Die sehen echt ähnlich aus. Hey, du hast hier drei Dominik Wagners in deinem Adresse. Das geht aber auf dem Mac übrigens. Look for Duplicates. Das ist ein Feature seit längerem. Ah, ja. Aber auf iOS. Okay, dann schauen wir mal. Und auf dem Mac hast du auch diese Merch-View zum Beispiel. Da kannst du auch gucken, so was passiert beim Zusammenführen. Also auf dem Mac war es dann ein bisschen. Ranten bringt immer was. Dann kriegt man hier neue Funktionen genannt. Wir sind ja auch in der Tipps-Section. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Für grad bloß nicht. Wo wir schon in der Tipps-Section sind, bin ich jetzt sehr verwirrt, warum ausgerechnet das nächste Thema in der Tipps-Section ist. Ja. Aber ich werde das sicherlich gleich erfahren. Es geht nämlich um die gefährlichen Rollbretter, die seit letztem Wochenende in Deutschland mietbar auf allen Straßen rumstehen. Ja, das Interessante ist, das ist aus Versehen in die Tipps-Section gerutscht, aber mittlerweile passt es da auch hin. Ah. Denn ich habe einiges an Tipps. Als Early Adopter, sind Aga und ich natürlich jetzt hier schon unterwegs gewesen mit diversen Anbietern, weil muss man ja mal ausprobieren, wie das Ganze so ist. Und zwar in München gibt es drei Anbieter, Lime, Tier und Cirque. Haben alle unterschiedliche Farben. Tier hat bei uns eine Kooperation mit der MVV oder MVG, weiß ich nicht genau. Dom, du hast noch wo hingeschrieben? Nee, Voi? Nee, ich habe Voi hingeschrieben, das sind die Schweden, die hier in Berlin noch verfügbar sind. Genau, in Berlin gibt es dann auch noch mehr. Also das ist von Stadt zu Stadt sehr, wahrscheinlich sehr unterschiedlich, welche verfügbar sind. Man muss momentan leider pro Anbieter eine App runterladen. Ich habe Lime und Tier verlinkt. Cirque hatte ich auch verlinkt, aber ich habe den Link rausgenommen, denn die App wollt ihr nicht runterladen. Aber das erzähle ich gleich. Es war echt interessant, weil ich ja letztens von den MVG-Rädern geschwärmt habe, dass es Spaß macht, die auszuleihen und rumzufahren. Lustigerweise die Apps der E-Scooter sind wesentlich angenehmer noch zu bedienen. Weil alles viel schneller geht. Die Scooter haben alle einen Barcode, der ist draufgedruckt. Dann kannst du in der App einfach den Barcode scannen und deine Fahrt starten. Brauchst du aber die App oder kannst du einfach den Barcode scannen und dann hüpfst du auch in die App? Sagen wir mal so, du brauchst, das ist interessant, weiß ich nicht. Weil Fotos kann ja Barcode scannen. Ja, das weiß ich nicht, aber das ist ja auch eine App, die ich vorher aufmachen muss, deswegen habe ich das gar nicht erst probiert. Ja, ja, natürlich, du hast den Shortcut zu Fotos, der geht schneller. Das habe ich nicht ausprobiert, aber irgendwie war das wesentlich smoother und schneller, darüber reinzugehen und dann sofort losfahren zu können. Das hätte ich mir bei den Fahrrädern auch gewünscht. Problem ist, ich kann den Roller aber auch nur über die App wieder beenden. Das heißt, ich brauche Strom für mein iPhone. Bei den Fahrrädern ist das so, dass ich die am Fahrrad beenden kann. Die Ausleihe. Das Ganze funktioniert sehr unterschiedlich. Manche wollen Kreditkarte, andere gehen auch mit PayPal. Auch die Scooter unterscheiden sich in den Details. Der Lime zum Beispiel hat mir viel Spaß gemacht. Der hat nämlich eine Rücktrittsbremse und eine Bremse vorne. Aber da kann man sich so schön dynamisch in den Scooter reinlehnen und durch die Gegend fahren. Der Tier hat vorne zwei Bremsen dafür. Manche haben noch einen Halter, andere können USB laden. Also die sind in den Details unterschiedlich. Alle sind geschwindigkeitsgedrosselt und man fährt damit da, wo Fahrräder fahren. Also je nachdem, wo halt Fahrräder gerade erlaubt sind. Die Bereiche, wo man da Geschäftsbereich hat, beziehungsweise wo man parken darf, sind, wie es halt in Deutschland üblich ist, ein bisschen durchreguliert. Ich denke, dass auch die Erfahrungen in anderen Ländern dazu geführt haben, dass sie es stark durchreguliert haben. Also zum Beispiel in den Parks und so, das ist alles verboten, die da abzustellen. Aber auch zum Beispiel am Orleansplatz, hier beim Ostbahnhof, darfst du es nicht direkt abstellen, sondern nur in den Seitenstraßen. Ich denke mal, das sind Vorgaben von den Städten, bin mir aber nicht ganz sicher. Also die Karte kann gut sein, ja, ist ein bisschen durchmischt. Ich habe nicht diese Katastrophenfotos gesehen, also in Real Life, wo die Scooter alle auf einem Haufen liegen und so. Eigentlich werden die hier ganz brav benutzt, wie Fahrräder auch. Na klar, hast du mal einen auf der Straße stehen, also auf dem Gehweg stehen, weil jemand den blöd abgestellt hat, aber es ist nicht so vandalismusmäßig wie erwartet. Ich kann hier aus Berlin berichten, dass sie halt meistens so in Rudeln zwischen 2 und 4 auftreten und dann halt irgendwie so da rumstehen. Aber es ist halt, also das an sich ist jetzt nicht das Problem, es ist halt so ein bisschen das Problem, dass jede Firma jetzt für sich beansprucht, irgendwie den öffentlichen Raum mit Kram zuzustellen. Und da kommen wir zu einem der Hauptprobleme. Ja. Diese Dinger sind halt nicht vorgesehen in unserem Verkehrskonzept. Dass die auf Fahrradwegen fahren, ist zwar nice für die Dinger, und es macht auch Spaß und ist cool, aber für die Fahrradfahrer ist es die Hölle. Weil du hast halt plötzlich, das ist so, als würde von einem Tag auf den anderen du 300 oder 500 Traktoren in der Stadt aufstellen, die dann halt auf der Straße fahren natürlich. Die Traktoren das machen. Für die Traktoren ist das super, aber für die anderen Verkehrsteilnehmer halt blöd, weil das nicht so gedacht ist. Es ist total schwer. Also Dinger haben, glaube ich, Höchstgeschwindigkeit 6 km/h oder irgend sowas. 20 sogar. Aber 20? Je nach Ort, wo du gerade bist, die können runtergedrosselt werden und so. Sie sind oft langsamer als die Fahrräder. Sie fühlen sich ein bisschen instabiler an als so ein Fahrrad aufgrund der Bauweise und der Geschwindigkeit. Das heißt, du bist schon ganz froh, wenn du den ganzen Fahrradweg für dich hast. Aber so ein Fahrradfahrer will ja überholen. Das ist noch ein relativ ungelöstes Problem, finde ich. Du kannst so gut wie nicht anzeigen, wo du hinfährst, also rechts oder links, weil du umfällst, wenn du den Arm rausstreckst, wie beim Fahrrad. Das ist auch noch ein ungelöstes Problem. Ich sehe aber hauptsächlich das Problem nicht an diesen Rolldingern selber, sondern an, unsere Infrastruktur entwickelt sich einfach nicht modern weiter. Wir haben halt immer noch, das Auto kriegt 5 Spuren und dann hast du ja noch so Mini-Radwege nebenan. Also im Grunde bräuchten die eine eigene Spur, finde ich. Die große Frage ist natürlich, wozu braucht man die? Wozu ich sie jetzt genutzt habe, war tatsächlich so, ich gebe Gas, ich will Spaß. Es hat einfach Spaß gemacht, die zu benutzen. Ich weiß nicht, langfristig werde ich das wahrscheinlich wieder viel weniger machen. Aber es ist halt oft so, oh Gott, jetzt habe ich noch beim Einkaufen was vergessen, fahre ich noch mal kurz zum Supermarkt rüber. Also das sind so Fahrten, die sind vielleicht 1 Minute lang oder 2. Oder man fährt zum Anschluss, also zum öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Oder da wieder weg. Dafür gibt es jetzt noch nicht genug, dass man das verlässlich machen könnte, aber ist denkbar. Also jetzt vorhin war es zum Beispiel so, ich bin zu dem einen Laden gegangen, die hatten nicht das, was ich brauchte und dann habe ich mich auf einen geschwungen und bin halt zum nächsten Laden weitergefahren. Das war schon ganz angenehm. Es wird abzusehen sein, welche Verkehrsströme die ersetzen, ob sie mehr Verkehr bringen oder nicht. Ich glaube, es ist aber mit reinem logischen Nachdenken wahrscheinlich gar nicht so einfach abzusehen, wie die sich auswirken. Ich denke, sie werden halt vor allem halt Strecken ersetzen, die sonst zu Fuß gegangen werden. Genau, aber ich meine, die Leute fahren die irresten Strecken manchmal mit dem Auto. Einfach weil sie zum Beispiel zu faul sind, zum Bahnhof zu fahren. Ich weiß es nicht genau. Aber ist das in der Großstadt wirklich ein Problem? Also, weil dann suchst du eine halbe Stunde einen Parkplatz. Also, ich weiß nicht. Ich kann mich in die Leute, die dauernd Auto fahren, eh nicht reinversetzen. Also kann ich es nicht beantworten. Ja. Wir werden sehen. Also ich weiß nicht, ob es mehr Verkehr produziert oder weniger Verkehr oder ob es einfach eine nette Convenience ist, so wie dass wir heutzutage viele Produkte nach Hause bestellen und nicht für alle in den Laden rennen. Insofern kann ich auch die Energiebilanz gar nicht einschätzen. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie halb so viel pro Person verbrauchen wie eine U-Bahn. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, eine U-Bahn, in der ich mitfahre, wie viel weniger verbraucht die, wenn ich nicht mitfahre und so weiter und so fort. Einige sagen auch als Argument, ja gut, der Nahverkehr ist eh voll überlastet, es ist ganz gut, wenn gar nicht so viele Leute mit dem Nahverkehr fahren, weil der ist eh voll. Mal sehen. Also es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung. Ich hoffe, dass sie positiv langfristig beiträgt. Ich kann verstehen, dass viele Leute erstmal sehr genervt sind davon, aber da muss ich mal an meine persönliche Nase fassen. Das ist ganz typisch. Ich bin immer von allen anderen Verkehrsteilnehmern genervt. Ja. Also auf dem Fahrrad hasse ich Fußgänger und Autofahrer und als Fußgänger hasse ich Fahrradfahrer und Autofahrer und im Auto sitze ich. Ich denke, man muss das gar nicht so einschränken. Man hasst halt andere Menschen. Ja, aber andere Menschen, die sich fortbewegen, sind noch viel schlimmer als Menschen, die sich nicht fortbewegen. So, und dann. Nein, aber was mich interessiert tatsächlich ist, ob sich dieser. Weil ich hab das natürlich auch so ein bisschen im Auge behalten jetzt die Woche, und es waren erstaunlich viele Leute auf diesen Dingern unterwegs. Also immer hast du, wenn du irgendwo rumgestanden bist und auf irgendwas gewartet hast, sind irgendwie 2-3 Leute mit so einem Scooter vorbeigefahren, und es war irgendwie echt auffällig, wie schnell die Leute das ausprobiert haben. Und die Frage ist jetzt, bleibt das so oder ist das einfach so ein, ach, das ist jetzt neu, das gucke ich mir an und dann interessiert es keinen mehr. Naja, ich bin jetzt auch nicht mehr so oft mit dem Leihfahrrad gefahren wie in der ersten Woche, wo ich es ausprobiert habe. Natürlich nimmt es wieder ab, aber es gibt halt viele, es ist halt dieser Faktor, du läufst eine Straße lang, willst irgendwo hin und dann steht da einer und dann denkst du, ach, buche ich halt jetzt mal schnell und fahre den Rest damit. Ich weiß es nicht, es macht Spaß. Ich möchte eine Sache sagen, wenn ihr das ausprobiert, bitte, bitte, bitte sucht euch einen Ort, der nicht gefährlich ist. Also wir sind zum Beispiel hinten beim Ostbahnhof in München rumgecruised, da ist so gut wie kein Verkehr. Und es dauert halt einfach eine Zeit lang, nicht gar nicht so lang, bis du das lernst, wie du mit dem Ding umgehen musst. Aber so die ersten Minuten ist man echt unsicher, und wenn man da in einer vielbefahrenen Straße anfängt, das ist super gefährlich. Also man muss es halt lernen, so wie, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich auch nicht, wenn ich mein erstes Skateboard mir hole, auf der Sonnenstraße ausprobieren. Ja, also das muss man mitbedenken. Ansonsten, ja, Gelegenheit macht da einiges aus. Diebe? Nein. Gelegenheit macht E-Scooter-Fahrten. Also so gerade diese Wege, wo man sich oft ärgert, wenn man viel mit Öffentlichen unterwegs ist, ich muss da jetzt noch zum Bus. Und ich glaube, da kann es auch einige Taxis ersetzen. Gerade so nachts ist es oft so, da sind die Linien ausgedünnt, obwohl nachts sind die, fahren die, glaube ich, gar nicht. Ich erkläre auch gleich, warum. Gerade nachts wäre das ganz sinnvoll, wenn ich sage, okay, hier fährt nichts mehr, aber ich kann halt jetzt zum Stachus fahren, da fahren Nachtbusse. Ja. Das spart ein Taxi, und das ist sicherlich umwelttechnisch sinnvoll. Warum? Ich glaube, also ich denke, dass sie nachts alle eingesammelt werden, um aufgeladen zu werden, aber ich glaube, was auch gut ist, dass sie nachts momentan nicht fahren, ist halt, fahr das Ding nicht besoffen. Weil das ist hart, denke ich. Also es ist übrigens, es kommt sehr darauf an, wie das ist mit eingesammelt und aufgeladen werden. Teilweise werden da ja auch einfach Leute quasi rekrutiert, die dann diese Dinger mit zu sich mit nach Hause nehmen und die dann da anstecken und dann da irgendwelche Pfennigbeträge für bekommen. Stimmt, bei Lime kann man da in der App irgendwie sagen, ich möchte mich da anmelden. Das ist wahr. Ja, und dann kommen wir zu meinem Ergebnis. Also ich habe mit Lime angefangen, fand ich cool mit der Rücktrittbremse. Dann habe ich Tier ausprobiert, hat wie gesagt diese Kooperation mit der MVG. Die fand ich so den seriösen Scooter. Aber was bedeutet Kooperation an der Stelle? Das wird in die MVG More-App integriert. Dann kannst du eben nach Fahrrädern und diesen Tieren gleichzeitig suchen, was sehr praktisch ist. Und dann habe ich gestern einen Zug ausprobiert. Und wollte da kurz einen kurzen Ausflug machen. Und bin 2 Minuten oder 3 Minuten, ich bin sogar 8 Minuten gefahren mit dem Ding und habe ihn dann abstellen wollen und habe gemerkt, okay, das geht am Ostbahnhof halt nicht, weil der Bereich gesperrt ist. Bin ein paar Meter weiter in den richtigen Bereich, wo es geht, sagt er mir immer noch, sie sind nicht im Geschäftsbereich. Und geilerweise, wenn ich nicht im Geschäftsbereich bin, kann ich auch das Gerät nicht abschließen mit der App. Stellt sich raus, irgendwie ist das GPS hängen geblieben. Ich bin nämlich kurz eine Straße gefahren, die nicht im Geschäftsbereich war. Die Geschäftsbereiche sind eh alle sehr unterschiedlich. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich da nicht drin bin. Na gut, also hängt das GPS im Geschäftsbereich, warum auch immer. Auf der App wird ja angezeigt, wo ich mich gerade befinde. Das kann ich nicht irgendwie mit, ich fotografiere jetzt mal den Barcode oder irgendwas synchronisieren. Keine Ahnung, geht nicht. Die App weiß auch irgendwie nicht, wo ich bin, obwohl sie es mir anzeigt, wo ich bin. Keine Ahnung. Also den Knopf Problem melden gedrückt, kommt eine Nummer, die mich fragt, ob ich die deutsche oder die englische Ansage haben will. Drücke ich auf die deutsche Ansage und komme in eine Warteschleife. okay, denke ich mir, ja gut, Warteschleife, das Gerät ist komplett neu, das ganze System ist neu, wahrscheinlich sind die ein bisschen überlastet. Nach 5 Minuten in der Warteschleife werde ich rausgeworfen mit der Ansage, ich soll doch meine Nummer hinterlassen, sie rufen mich zurück. Es ist jetzt ungefähr 25 Stunden später, sie haben noch nicht zurückgerufen. Ich habe diesen Prozess 4 oder 5 Mal gemacht, kein Durchkommen. Wenn ich auf Englisch drücke, ich möchte bitte englischen Support kriegen, dann komme ich gar nicht, dann wird der Anruf einfach beendet. Hm. In der App steht nichts, was ich sonst machen kann, in der Circ-App. Ja. Dann bin ich irgendwann in die AGBs reingegangen und die Datenschutzbestimmungen, da gab es irgendwo eine E-Mail-Adresse, die habe ich geschrieben, da habe ich eine automatische Rückmeldung bekommen, ich soll doch mein Problem genauer schildern, habe ich mittlerweile auch gemacht, noch keine Antwort gekriegt, 25 Stunden später. Und dann stehst du da mit einem Roller, wo du 1 Minute fahren wolltest, du hast vielleicht noch einen Termin oder was, und denkst dir, was mache ich denn jetzt? Ich kann ihn ja nicht stehen lassen, da kommt dann irgendeine Person, der Nächste, der daneben steht und fährt einfach weiter damit, wo er mag. Und wie soll ich denn beweisen, dass ich den nicht einfach geklaut habe? Das hatte zur Folge, dass ich erstmal einen Roller an der Backe hatte und zwar die nächsten 1,5 Stunden. Dann habe ich auf Twitter rumgefragt, was ich jetzt tun soll oder tun kann. Ich habe auch dabei Circ Mobility, den Twitter-Handle, erwähnt. Bis jetzt nicht, kein Mucks. Der letzte Tweet von denen ist vor 1 Woche gewesen oder 2. Irgendwer hat dann gesagt, ich soll versuchen, den bei der Polizei abzugeben. Die wollte ihn nicht nehmen. Das habe ich nämlich ausprobiert. Ja gut, dann habe ich dieses Scheißteil an der Backe. Ich weiß nicht, was da passieren soll. In den AGBs steht, eine Buchung kann maximal 24 Stunden dauern. Das heißt, offensichtlich schaltet er sich dann irgendwann ab. Das Ding hat dann keine Batterie mehr gehabt. Das heißt, ich konnte nicht mal mehr damit rumfahren. Dann hat es angefangen zu piepen, weil es will ja abgeholt werden. Ich meine Batterie ist leer. Bitte holt mich ab. Und dann habe ich diesen, da gibt es so einen Power-Button auf dem Ding, mit dem man das Licht anmachen kann und ausmachen kann. Dann habe ich gedacht, ich mache jetzt das, was ich vom iPhone kenne, ich mache da jetzt einen Long Press. Da habe ich einen Long Press drauf gemacht, dann hat sich das Gerät ausgeschaltet, gelockt und ich konnte es abstellen über die App. Tja. An einer Stelle, die Circ natürlich nicht kennt, außer sie haben meine Bewegungsdaten hochgeschickt, was natürlich sinnvoll wäre. In dem Fall, und dann stand das Gerät da, ich habe 22,40 Euro zahlen dürfen, hoffe, dass ich das zurückbekomme. Und 2-3 Stunden später war der Roller nicht mehr an der Stelle. Das heißt, wahrscheinlich hat den Circ-Mitarbeiter abgeholt, ohne irgendwie mein Problem überhaupt wahrgenommen zu haben. Wie auch, die einzige Möglichkeit mit Circ zu Also es ist ja geil, ich versuche in der App ein Problem zu melden, das wird ja nicht irgendwo hingeschickt, dass ich ein Problem mit dem Roller habe, sondern ich kriege da eine Nummer angezeigt, die ich anrufen kann. Mit dem internen Apple Nummern in klickbar machen Feature. Also wow, ich kann bloß sagen, lass die Finger von den Dingern, ich musste mich auch zurückhalten, weil das waren die hier am nächsten dran stehen, mit denen zu fahren, aber nie wieder Circ. Ich weiß nicht, warum dieses Unternehmen überhaupt eine Lizenz bekommen hat, das zu machen. Da gibt es irgendwie niemanden. Tja. Vermutlich hat auch irgendjemand anders einfach nur den Roller mitgenommen und ist damit weitergefahren. Ich glaube nicht, dass da. Ja, aber der war ja leer. So schnell. Der war ja leer und hat gejault. Ja, vielleicht war das dann so jemand, der die sammelt und so sich nach Hause trägt. Nee, das geht bei Circ nicht. Das geht bei Lime. Okay. Also, es ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich von denen noch jemals wieder was hören werde. Und dann hat auf Twitter haben sich natürlich ein paar gemeldet, die auch solche Probleme haben. Auch mit ähnlichen Rechnungen. Ich meine, es ist auch ein Geschäftsmodell. Ja, klar. Ach ja, ja. Nun ja, nun denn. Durchwachsene Erfahrungen mit den gefährlichen Rollbrettern. Wenn ihr wissen wollt, warum wir ständig gefährliche Rollbretter sagen, oder ich zumindest, dann könnt ihr euch den Link angucken, der zum Thema noch verlinkt ist. der ganz schön diese Panik dieses neue Gerät zusammenfasst mit einer Panik über ein neues Gerät, das seit 30 Jahren irgendwie rumfährt. Kommen wir aber jetzt zum Konsum. Wir fangen an mit einer App, die einen schrecklichen Namen hat, aber auf den ersten Blick sehr sinnvoll erscheint. Es geht um POC. Jo, POC. POC ist ein Dock für die Touchbar. Ja. Deshalb heißt es POC. Keine Ahnung, Name ist mir auch relativ egal. Was es kann, ist es dir das Dock anzeigen auf der Touchbar. Das heißt, damit kann man App-Switcher machen automatisch. Dazu muss es natürlich in irgendeiner Form aufgeklappt sein. Es installiert sich praktisch in den Control Strip und dann kann man das aufmachen. Was dann auch heißt, wenn du es so als Dock offen hast, dann hast du auch links nochmal eine Escape-Taste, die noch ein bisschen weiter eingezogen ist. Wenn man eh nicht 10 Finger tippt, ist es wurscht. Dann hat man die, auch wenn man es ständig offen hat. Kannst du meist auch die doppelte Escape-Taste wegmachen. Ja, man kann die auch wegmachen, aber man hat sie trotzdem auch, wenn man es offen hat. Also wenn man so als, ich habe immer das Dock da unten drin, Modus anhaben will, weil die App muss ja nicht im Vordergrund sein, damit es geht. Das ist so ein bisschen der Clou. Und man kann irgendwie so Finder Locations öffnen. Ja, ich habe mir gedacht, so für Marcel gibt es mehr Content. Was das für mich ganz nett ist, ist auch so die, man kann das Datum sich anzeigen lassen. Ja, drin. Also man kann Datum, Strom und Wi-Fi Indicators drin haben und man kann eben das Dock drin haben, einerseits mit komplette Dock-Ansicht, sprich auch Apps, die nicht gestartet sind oder halt nur die Apps, die gerade laufen, was ich auch für eine sehr sinnvolle Sache halte. Ich hätte ja, gerne eine App für die Touchbar, die einfach Werbung anzeigt und ich kriege dann Geld dafür. Oh ja. So als Band. In den 90ern wäre das was gewesen. Mit Apple Pay kannst du dann deine Touch-ID, kannst du die Werbung bezahlen. Ah, super. Ja. Ich bezahle was im Internet und dann muss ich 2 Stunden Werbung auf meiner Touchbar sehen. Ja. Super. Oh ja. Das machen wir. Ja, das war's schon. Ja, schön. Ja, dann Shadow of the Tomb Raider. Haben wir darüber noch nie gesprochen hier? Nein. Weiß ich nicht, hast du es gespielt? Ich dachte, war das ein Pun? Oder? Also wir haben natürlich drüber gesprochen, aber warum hältst du jetzt deine Katze hoch wie ein und streichelst sie und wie so ein Villain in Shadow of the Tomb Raider? Ja. Hat es denn jemand von euch gespielt? Nein. Nein. Also ich hatte es erwähnt, als es rausgekommen ist. Es war halt jetzt im Sale und ich dachte mir, ja gut, ich hatte ja mit den Tomb Raiders, mit den letzten beiden schon auch Spaß, also habe ich es mir geholt. Hm. Shadow of the Tomb Raider ist der dritte Teil des Reboots der Tomb Raider Reihe, ist diesmal aber von Crystal Dynamics gemacht worden. Und spielt im Dschungel. Die Kritiken waren ja sehr verhalten, was Shadow of the Tomb Raider angeht. Es wird mehr oder weniger gesagt, dass es der schlechteste der 3 Spielteile ist. Oh. Es ist gar nicht so viel anders, meines Erachtens. Was ganz lustig ist als Feature, man kann den Schwierigkeitsgrad einzeln einstellen, was Puzzles und Kämpfen und so angeht. Und Klettern, glaube ich. Was ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich da immer völlig überfordert bin, wenn ich sowas tun muss. Generell kann ich allgemein sagen, für mich fühlt es sich bislang relativ ähnlich an wie die anderen. Auch die ähnlichen Sachen machen mir Spaß oder machen mir nicht Spaß. Das Klettern finde ich bei Tomb Raider immer noch relativ gelungen für so ein guided Klettern, wie man das aus. Okay. Martin zeigt gerade eine Tatze, eine einzelne, in seinem Chat-Videofenster, was sehr weird aussieht. Ja, also das Klettern fand ich immer sehr angenehm für so guided Klettern wie vergleichbar Horizon Zero Dawn oder Uncharted. Dafür finde ich es ganz angenehm, weil es hat so, man muss ein bisschen rhythmisch so die Tasten drücken beim Klettern und kann auch in so einen Flow kommen. Es ist natürlich immer fürchterlich, wenn man abstürzt oder so, weil dann kommt eine ewig lange Sequenz. Erst stirbt Lara und dann dauert es ewig, bis es wieder geladen ist, bloß für so einen kleinen Hüpfer. Und da, ja, weiß ich nicht. Daher wünsche ich mir dann doch die SSD in der PlayStation, damit das schneller gehen würde. Die Rätselgräber, ich habe erst eins gemacht. Ich muss sagen, ich bin bei dem Spiel ein bisschen verwirrt, was die Navigation im Level angeht. Ich hatte völlig vergessen, bei Tomb Raider hast du ja diese Intuition Vision, also die Intuition von Lara und dann werden dir alle Gegenstände gehighlightet oder alle Ziele gehighlightet im Level, was ein sehr mieses System dafür ist, dass sie das Leveldesign schlecht gemacht haben. Also nicht wirklich ein optisch leitend durch den Level. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese optischen Markierungen, die in den letzten beiden Tomb Raiders relativ prävalent waren, jetzt ein bisschen zurückgenommen sind. Ich nehme an, dass du das durch den Schwierigkeitsgrad auch ändern kannst. Das habe ich aber nicht ausprobiert. Das heißt, ich finde den Weg noch schlechter. Das ist auf der einen Seite schön. Ich mag ja ein bisschen erforschen und entdecken. Auf der anderen Seite bin ich auch oft sehr orientierungslos. Und dann mache ich halt diese Vision an, wo alles aufleuchtet. Und das fühlt sich an wie Cheaten. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Mein Highlight ist wie jedes Mal bei den Tomb Raider Spielen die Story. Haha, natürlich nicht. Denn die ist grauenhaft, wie immer. Aber diesmal noch grauenhafter, weil Lara Croft mir unsympathisch wird. Denn das Erste, was die ihn tut, ist in einer Cutscene einen Dolch nehmen, der den Weltuntergang auslöst. Also wie man auf so eine Idee kommen kann, weiß ich auch nicht. Also erstens, völlig unnötig zeigt sie ihre Inkompetenz, indem sie nicht weiß, dass man das nicht den Dolch nicht nehmen darf, sondern nimmt diesen Dolch und löst den Weltuntergang aus. Dann ist sie noch zickig und sagt, ja, die Trinity hätte den auch genommen und ja, und ich muss jetzt Trinity umbringen und es ist mir jetzt wurscht, dass hier 200 Leute ersaufen in dem Dorf, in dem ich halt jetzt gerade so rumchille, weil ich bin Lara Croft. Und dann hast du so eine Rückblende, wo du merkst, dass sie eine absolute verwöhnte Göre ist, die in einem riesigen Haus aufgewachsen ist, alles in den Arsch geschoben bekommen hat, von immer schon. Also die wird einem nicht wirklich sympathisch gemacht. Und das Allerdümmste an der ganzen Sache finde ich, dass du diese Szene, wo du den Weltuntergang auslöst, nicht selbst spielst. Weil das könnte ja dann wenigstens noch so einen emotionalen Impact haben. Ja. Am besten, indem ich auch noch eine Entscheidung treffe, um ihn dann auszulösen. Nee, das ist eine Cutscene. Und dann frage ich mich, hallo, 2010 hat angerufen. Ja. Also, die haben echt nichts gelernt. Und da muss man dann auch wirklich sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das Ding wieder rebootet, so wie das mit den Spider-Man-Filmen die ganze Zeit passiert. Aber das hilft der Serie, glaube ich, auch nicht. Ich denke, das könnte eine nette Serie sein, aber was sie mit der Protagonistin gemacht haben, war ein Versuch, der richtig nach hinten losgegangen ist, in allen drei Teilen. Ja, aber gefühlterweise auch schon jetzt zum zweiten Mal. Also das war ja auch so ein bisschen das Problem vor dem Reboot, dass sie sich nicht wirklich entscheiden konnten, in welche Richtung diese Figur jetzt geht und ob die jetzt irgendwie die verwöhnte reiche Göre ist oder ob sie irgendwie ihrem Vater hinterher trauert oder irgendwas dazwischen. Gefühlt gab es ja da auch jeweils Spiele, die das eine oder das andere irgendwie wollten. Und anscheinend sind sie jetzt wieder da. Ja, ich meine, diese Problematik kennt man ja aus James Bond. Du musst James Bond auch immer wieder neu erfinden, damit er in den Zeitgeist passt. Aber sie haben halt bei Lara Croft irgendwie so daneben gegriffen. Ja. Sie haben irgendwie gecheckt, was jetzt gerade passen würde, aber waren völlig unfähig, es umzusetzen. Und das merkst du halt in jedem Storybeat. Ja, es ist ganz interessant, wenn deine Protagonistin was Böses tut oder was Schlechtes tut. Aber dann brauche ich doch irgendwie, will ich den Spieler mit einbinden? Ich will einen guten Grund dafür. Ich will es danach nicht einfach zur Seite schieben und dann auf normal Lara Croft machen, sondern das irgendwie auch mit einbinden. Und alles, was ich bislang gespielt habe von der Blaupause, ist auch geil, weil es ist einfach eine Wiederholung vom ersten Teil. Also nein, es ist so eine Mischung, auch ein bisschen Uncharted. Jetzt bin ich ja in so einer Rückblende, das erinnert total an Uncharted 4. Der Anfang erinnert an Lara Croft, den Reboot, wo ich halt nicht ein Wildschwein, sondern einen Leoparden umbringen muss. Oder ich weiß gar nicht, was ein Leopard ist. Halt eine Wildkatze. Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Es ist natürlich mal wieder von zwei Männern geschrieben. Insofern ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum es da so einen großen Unterschied zu den vorigen Teilen gibt, wo er unter anderem auch Rihanna Pratchett geschrieben hat. Ja, aber die waren doch auch grauenhaft geschrieben. Die waren in der Hinsicht nicht grauenhaft. Die Charakterisierung nicht so schlimm. Ja, also es war nicht ganz so schlimm. Insofern hat sich Rihanna Pratchett einfach auch rehabilitiert, von der ich sehr enttäuscht war, muss ich sagen, wegen Tomb Raider, weil die Story halt so, die bösen Männer greifen an. Und im ersten Tomb Raider, im Reboot, war es ja auch so, du stürzt mit so einer Gruppe auf dieser Insel ab und dann triffst du immer Leute aus der Gruppe wieder, die dann sofort abgemetzelt werden oder entführt oder weg sind. Also die immer nur so 2 Sekunden triffst du die und dann sind sie wieder weg. Ja, also wahrscheinlich ist sogar der zweite Teil der beste aus dieser Trilogie. Ich habe trotzdem milden Spaß am Spielen. Der Skillbaum, den du da hast, ist völlig idiotisch, kann man komplett weglassen. Ich weiß sowieso nicht, warum alle Spiele mit so Rollenspielzeug überfrachtet werden, die nichts mit Rollenspiel zu tun haben. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, entweder ich mache so ein Genrespiel, wo ich wirklich Skills haben möchte und mich in die oder die Richtung. Das ist aber Lara Croft überhaupt nicht. Und was sie auch idiotisch machen, wie in den ersten Teilen, ist so Teile abzugrenzen. Vielleicht habe ich mich auch vertan und habe einfach nicht die richtigen Fähigkeiten gefunden, aber das war schon in den letzten 2 Sachen so, dass du also es ist eigentlich so ein Schlauchspiel, so ein lineares, wo du von A nach B nach C nach D gehst, aber in A hast du die Fähigkeit noch gar nicht, alle Gräber zu machen, weil dir halt irgendwas fehlt, ein Seilpfeil oder so oder eine Axt oder so. Du gehst also dann zu B, da kriegst du die Fähigkeit, aber eigentlich von der Logik würdest du nie nach A zurückgehen, weil es ja ein lineares Spiel ist. Und das war schon in den anderen Teilen so. Naja, also wie gesagt, ich glaube, dass ich mich da ganz gut zurechtfinde in dem Universum und auch so einen milden Spaß haben kann, so ein bisschen wie so ein Disney-Ride, aber es ist schade, dass sie so wenig draus machen, gerade weil das ja auch wirklich eine Protagonistin mit Tradition ist. Und da ja, und popkulturelles Dings und so. Ja. Nun ja, kann man nichts machen. Kommen wir zu den Themen, die wir hier schon öfter behandelt haben. Und da kommt als erstes eins, das irgendwie jetzt gefühlt seit 8 Wochen jedes Mal auf der Agenda steht. So auch diesmal wieder. Moss. Das stimmt doch nicht. Ich habe doch was zwischendrin gepackt, aber mach ruhig mal Moss erst. Ah, ich gucke hier auf meine App und nicht auf die Website. Ja, also wenn ich schon am Rack bin, ich habe jetzt Moss das Update runtergeladen und ich habe es ja letztes Mal schon runtergeladen und habe kurz drüber geredet. Jetzt wollte ich reinspielen und das Geile ist, die haben dieses DLC einfach in die Story mit eingebaut. Es gibt 3 Portale irgendwo in der Gesamtstory. Das heißt, ich müsste jetzt von vorne jeden Scheiß nochmal spielen. Habe ich sogar gemacht, so das erste Kapitel. Das magst du doch, willst du doch jetzt. Habe ich sogar das erste Kapitel gemacht, da war aber kein Portal. Nee, also so macht man kein DLC. Echt nicht. Ja, also irgendwo. Aber Dark Souls hat das auch so gemacht, Marcel. Ja, mag ja sein. Irgendwo gibt es jetzt neuen Content, an den ich nicht rankomme. Irgendwann muss ich auch nochmal Dark Souls spielen. Ja, vor allem bei Moss ist es ja so, die Kapitelauswahl ist ja auch noch so, dass du dann diese Storys immer nochmal hören musst. Aus dem Märchenbuch. Ja, das war ja der Grund, warum ich es dir nicht empfohlen hatte. Ja. Tja. Also sehr schade finde ich das. Ja. Wo wir schon bei Dingen sind, die Tom nicht oder doch empfiehlt. jetzt noch das Thema, das gerade frisch nachgereicht wurde und das noch nicht in meiner App stand. Deswegen, ich muss meine App bauen, die dann auch live updatet. Tiamat's Wrath, der aktuelle Teil der Expanse-Serie. Genau, Nummer 8, das 8. Band. Anders als der Herr Martin schreiben die 2 fleißig weiter und sind machen das 2. Ding fertig. Ja, und wahrscheinlich hilft Martin auch noch, weil die sprechen ja auch mit dem. Nichtsdestotrotz, der Band ist draußen, der war sehr, seit ein paar Wochen schon. Der war ein toller Snack für mich, für alle, die ihr noch nicht die Expanse angefangen habt zu lesen, lest doch die Bücher, die sind super und außerdem geben sie noch mehr Kontext für die Serie, die ihr auch bald die nächste Staffel bekommt. Das macht viel Spaß, müsst ihr unbedingt machen, toi toi toi. Was mich gefreut hat, ich habe mich nämlich nicht so gut informiert, mir war unklar, obwohl es schon ein bisschen gehintet wird, dass es noch nicht der letzte Band ist. Ich dachte, das wäre der letzte Band und ich habe mich dann erst letztens in einem Dialog, deshalb steht es hier nochmal drauf, dann super gefreut. Nee, der letzte Band ist erst der nächste. So. Du sagtest jetzt gerade Snack, es ist aber schon eine normale. Tolles Buch, 530, 40 Seiten. Okay. Ja, aber das. Nee, es gibt ja auch Kurzgeschichten und so, deswegen wollte ich nur noch. Die habe ich alle noch nicht gemacht. Ich weiß nicht noch, ob ich mir die aufspare oder nicht haben will, keine Ahnung. Aber so die Hauptstoryline, die Hauptbücher sind alle suppi. Da gibt es einen Durchhänger mal ein bisschen, aber selbst im Gesamtkonzept macht der Sinn. Es gibt irgendwie 2 Kurzgeschichten und 4 Novellas. Ja, genau, die habe ich noch umgangen bisher. Gut, gut. Ja, eine Buchempfehlung mal wieder, obwohl Tobi nicht dabei ist. Kommen wir zurück zum Nachklapp. Da geht es jetzt noch schnell um Outer Wilds. Ja, da ist ein bisschen die Frage, so Marcel, du hast mich hier da angefixt. Also ich wollte es halt nicht kaufen eigentlich extra, weil ich dir gedacht habe, okay, dann warte ich halt mit dem Spielen bis Marcel. Aber dann habe ich festgestellt, oh, die Xbox, ich habe ja da den Game Pass geklickt und da ist es dabei. Ich habe ja da so bei der Xbox mir mein Braindead-Abo geklickt, mehr oder weniger, weil ich habe mir gedacht, so, pff, wieso nicht? Und da habe ich ja da halt Spiele und da ist eben Below ist da unter anderem dabei gewesen, auch schon automatisch und auch Outer Wilds. Ich finde dieses Abo-Konzept ja an sich scheiße. Ich weiß nicht, warum ich das so vom Kopf her mache, aber ich habe jetzt diese Xbox ja schon von jemandem bekommen. Ich muss die mal spielen und keine Ahnung. Es wird also auch der Grund sein, warum die Sachen exklusiv sind momentan, weil das in diesem Abo ist. Wegen dem Abo-Dienst ist genauso toll wie bei Apple Arcade dann später. Ja. Aha. Auf alle Fälle war dabei, also habe ich es dann doch auch angespielt, so ungespoilert wie ich war und habe erstmal so ein bisschen gedacht, was empfiehlt mir der Marcel da, weil man muss irgendwie so rumlaufen und Texte lesen. Das ist so das Gegenteil von dem, was Marcel eigentlich mag. Und ja, das ist dann wirklich so die erste halbe Stunde oder die 20 Minuten. Der Einstieg ist so ein bisschen viel, der fühlt sich so wie Skyward Sword, so. Das kann man ja, inhaltlich lasse ich das mal komplett, aber so dieses, du klickst rum und kriegst halt viel Zeug erklärt, erzählt, ohne irgendwie, ohne dass du was damit anfangen kannst und es ist noch nicht mal so Tutorial-mäßig, wie, also so sehr Tutorial-mäßig wie bei Skyward Sword. Also bei Zelda, sondern ja, das ist so ein bisschen komisch. Aber dann geht's los und dann entwickelt sich dieses Spiel sehr nett. Und ich will eigentlich nur 2 Dinge, also Marcel spiel's, weil ich will mit dir eigentlich drüber sprechen, über die Inhalte, spoilermäßig, weil inhaltlich macht's schon auch Spaß. Der Nachteil, also es gibt 2 spieltechnische Kniffe, die so ein bisschen verbockt haben. A, man muss ein bisschen zu viel lesen. So gerade am Anfang jetzt und auch insgesamt. Deshalb ist so, bin ich sehr gespannt, wie das mit Marcel so ist. B, man macht so Orbitalmechanik Steuerungs mit so einem Raumschiff-Ding. Das ist auch nicht viel Spoiler, weil das kommt ja auch überall vor. Und das ist halt so ein bisschen, es ist eigentlich ganz nett gelöst, wie es gemacht ist. So, aber das ist halt Brainfuck, weil du hast einfach das deine ist immer eine schlechte Idee mit der Orbital. Du hast deine 3 Dimensionen in beide Richtungen, die du irgendwie steuern musst mit deinem Controller und du steuerst ja über die erste Ableitung, weil du ja irgendwie Gas gibst und bremst und dann deine Beschleunigung oder also nicht die Geschwindigkeit direkt benutzt, sondern da muss man reinkommen. Die haben es ganz gut gemacht für das Verhältnis, aber es ist trotzdem so ein bisschen hakelig. Und dafür ist dann so dieses, wenn du dann mal ins Unglück fällst, der Zeitraum zumindest auf der Xbox jetzt, also deshalb würde ich jetzt Marcel empfehlen, das auf einer möglichst powerfulen Maschine zu machen, bis es dann wieder startet, dauert relativ lang. Oh. So, ist dann ein bisschen nervig, weil... Da kann ich ja dann Tomb Raider spielen zwischendurch, immer abwechselnd. Ja, es kommt noch ein bisschen dicker bei der Xbox selber, ist ein bisschen nervig. Ich habe das nicht so, ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich irgendwie einstellen auch, aber es ist nicht so wie bei der PlayStation, wenn du das Ding liegen lässt und dann wieder zurückkommst, wenn jetzt irgendwie Kind schreit und du mal ein bisschen dich kümmern musst oder mal aushelfen, dann ist es bei der Xbox so, das beendet halt alles irgendwie. Es hat dann schon gespeichert. Moment, aber man macht ein Windows-Update oder was? Es ist nicht so wie bei der PlayStation, dass halt das Spiel so einen Pause-Freeze-Modus hat, sondern das Spiel startet halt dann wieder mit dem autogesavten Spielstand. Nee. Und das Spielstarten dauert auch relativ lange. Also ich weiß nicht, ob es an der Xbox liegt oder an Frau Annapurna oder an dem Entwickler von dem Spiel. Aber das ist so ein bisschen, da könnte man handwerklich mehr Spaß haben damit. Das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht ganz durchgespielt habe, sondern die letzten paar hakeligen Dinge doch aus YouTube-Videos mir reingezogen habe. Was man aber auch kann beim Spiel. Ja. Übrigens 2 Spaßfakten, die ich gerade noch ergoogelt habe zu Outer Wilds. Einerseits, es ist gecrowdfunded auf Fig. Wir erinnern uns, das ist diese Crowdfunding-Plattform, die irgendwann mal sich aus Double Fine rausgelöst hat und hat da irgendwie 1000 Bäcker und insgesamt 126.000 Dollar gecrowdfunded. Und das eigentlich Faszinierende ist aber, der Präsident der Firma, die hier Outer Wilds macht, ist Masioka. Den kennt man als Hero aus Heroes. Ach nee. Ja doch. Das ist ja cool. Ja. Das ist ja lang her schon. Der war früher wohl bei Industrial Light and Magic und hat an der zweiten Star Wars Trilogie gearbeitet. Und jetzt ist er Games-Präsident, also Games-Firma-Präsident. Noch vielleicht eine kleine Geschichte, so bewertend finde ich. Ich finde es super, ich habe sehr gerne alles erfahren, was da drin ist. Es ist ein bisschen anstrengend, aber super. Und die zweite Geschichte ist, die Grafik ist halt so von der Qualität her von so einem Firewatch auch so. Hm. Also so gefühlt gerade gut genug. Ja, es ist nicht so, die haut einen nicht um und die ärgert einen noch nicht sehr. Echt? Ja, dann ist es schlechter als Firewatch. Ja. Also, weil es mehr Variation hat. So. Es ist schlechter als Firewatch, aber es ist von der Komplexität der Environment so ungefähr die Größenordnung. Also auch von der. So. Ja, keine Ahnung, was ich damit jetzt anfangen werde. Ich kann. Weiß ich nicht, kauf dir eine Xbox. Du hast doch bestimmt jetzt dann in deiner neuen Spielecke einen 4K-Beamer. Und dann könnte der Xbox man ja Pro wahrscheinlich günstig. So. Ach, keine Ahnung. Die Xbox Pro, X One Plus. Letzte Randbemerkung. Am Ende dieses Podcastes, morgen, 5. Juli, erscheint Sea of Solitude. Hm. Wartet einfach, bis ich es gespielt habe und ich sagen kann, ob das gut ist oder nicht. Okay, jetzt müsst ihr also der Dinge harren bis nächste Woche, wenn das wieder heißt Fanboys. Bis dahin verabschieden wir uns allerdings und sagen Servus und Baba. Ciao. Baba. Is he still?